Es ist Stille und niemand ist da. Nur der Herr in der Stille allein betet er vor dem Tode so nah. Hilf mir, Vater, denn ich bin doch dein. Diesen Kelch nimm von mir, oh mein Gott, doch erfülle sich, Vater, dein Wort. Denn das Blut floss vom Kreuze für mich. Komm zu ihm, denn er liebt ja auch dich. Oh, wie blutet und weinet das Herz. Dort erbetet allein in der Nacht. Ringet er dort im Todesschmerz. In der Stille doch niemand ist da. Diesen Kelch nimm von mir, oh mein Gott, doch erfülle sich, Vater, dein Wort. Denn das Blut floss vom Kreuze für mich. Komm zu ihm, denn er liebt ja auch dich. O mein Vater, verlasse mich nicht, denn alleine mein Herz fast zerbricht. Ja, ich rufe zu dir, oh mein Gott, schenk mir Sieg über Sünde und Tod. Diesen Kelch nimm von mir, oh mein Gott, doch erfülle sich, Vater, dein Wort. Denn das Blut floss vom Kreuze für mich. Komm zu ihm, denn er